Kapitel 2 wäre das dann jetzt und das heißt Meine Großmutter. Ich selber hatte schon vor meinem 8. Geburtstag zwei voneinander unabhängige Zusammenstöße mit Hexen. Den ersten habe ich unbeschadet überstanden, aber beim zweiten Mal bin ich nicht so glücklich davon gekommen. Mir sind Sachen zugestoßen, also ihr werdet wahrscheinlich kreischen, wenn ihr davon lest. Aber das kann ich nicht ändern. Die Wahrheit muss berichtet werden. Die Tatsache, dass ich immer noch existiere und auch zu euch sprechen kann, egal wie komisch ich aussehe, habe ich ganz und gar meiner wunderbaren Großmutter zu verdanken. Meine Großmutter ist Norwegerin. Die Norweger wissen genau über Hexen Bescheid, denn Norwegen ist mit seinen finsteren Forsten und eisigen Gletschern die eigentliche Heimat der Hexen. Mein Vater und meine Mutter sind auch Norweger gewesen, aber weil mein Vater in England gearbeitet hat, bin ich hier geboren und aufgewachsen und auch in die Schule gegangen. Zweimal im Jahr, Weihnachten und in den Sommerferien, sind wir nach Hause nach Norwegen gefahren und haben meine Großmutter besucht. Soweit ich das in Erfahrung gebracht habe, ist diese alte Frau die einzige noch lebende Verwandte aus unserer ganzen Familie gewesen. Sie ist die Mutter meiner Mutter und ich habe sie ganz besonders lieb. Wenn sie und ich zusammen sind, dann sprechen wir entweder Norwegisch oder Englisch. Das macht gar keinen Unterschied. Wir beherrschen beide Sprachen fließend und ich muss zugeben, dass ich mich tiefer mit ihr verbunden fühle als mit meiner Mutter. Kurz nach meinem 7. Geburtstag nahmen mich meine Eltern wie üblich mit, um bei meiner Großmutter in Norwegen Weihnachten zu feiern. Und dort geschah es, dass mein Vater und meine Mutter und ich bei Schnee und Eis nicht weit von Oslo auf der Straße fuhren. Unser Wagen geriet ins Rutschen, kam von der Straße ab und stürzte in eine Schlucht. Meine Eltern waren tot. Ich war auf dem Rücksitz fest angeschnallt gewesen und trug nur eine Schramme auf der Stirn davon. Von diesem schrecklichen Nachmittag will ich nicht mehr erzählen. Ich kriege immer noch das Zittern, wenn ich daran denke. Zum Schluss war ich natürlich wieder im Haus meiner Großmutter und sie nahm mich fest in die Arme und wir weinten miteinander die ganze lange Nacht. »Was werden wir denn jetzt nur machen?«, fragte sie beim Weinen. »Du wirst hier bei mir bleiben«, entgegnete sie, »und ich werde mich um dich kümmern.« »Muss ich nicht nach England zurück?« »Nein«, sagte sie, »das könnte ich nicht über mich bringen. Meine Seele soll gen Himmel fahren, aber meine Knochen sollen in Norwegen bleiben.« Schon am nächsten Tag begann meine Großmutter, mir Geschichten zu erzählen. Das tat sie wahrscheinlich, um uns beide aus unserer großen Traurigkeit zu holen. Sie war eine großartige Erzählerin und mich interessierte alles, was sie sagte. Aber so richtig in Schwung gekommen bin ich erst, als sie von den Hexen angefangen hat. Sie war offensichtlich eine große Kennerin dieser Kreaturen und sie machte mir unmissverständlich klar, dass ihre Hexengeschichten im Gegensatz zu den anderen nichts Ausgedachtes waren. Sie beruhten alle auf Wahrheiten, so wie die Bibel. Sie waren Geschichte. Alles, was sie mir von Hexen erzählte, hatte sich tatsächlich ereignet und wenn ich klug wäre, so glaubte ich es auch. Schlimmer war jedoch, weit, weit schlimmer, dass diese Hexen immer noch unter uns waren. Sie trieben sich ganz in unserer Nähe herum und wenn ich klug wäre, glaubte ich das auch. Sagst du wirklich die Wahrheit, Großmama? Wirklich und ehrlich die Wahrheit? Mein Schätzelchen, sagte sie, du wirst nicht lange auf dieser Erde leben, wenn du nicht weißt, wie man auf den ersten Blick eine Hexe erkennt. Aber du hast mir doch erzählt, dass Hexen wie normale Frauen aussehen, Großmama. Kann ich sie dann erkennen? Hör mir genau zu, sagte meine Großmutter. Du darfst nichts von dem vergessen, was ich dir erzähle, und danach kannst du nur den Daumen halten und zum Himmel beten und das Beste hoffen. Wir saßen im großen Wohnzimmer in ihrem Haus in Oslo und ich war schon fertig zum Schlafen gehen. Die Vorhänge wurden in diesem Haus niemals zugezogen, so konnte ich durch die Fenster sehen, wie draußen dicke Schneeflocken langsam zu Boden sanken, der Kohlraben schwarz war. Meine Großmutter war ungeheuer alt und runzlig, kräftig und dick und ganz und gar in graue Spitze gehüllt. Sie thronte wie eine Königin in ihrem Sessel und füllte ihn bis zur letzten Ritze aus. Nicht einmal eine Maus hätte sich noch neben sie quetschen können. Ich hockte, 7 Jahre alt, zu ihren Füßen auf dem Teppich. Ich hatte meinen Pyjama an, Bademantel und Hausschuhe. »Und schwörst du, dass du mich nicht auf den Arm nimmst?«, fragte ich immer wieder. »Schwörst du, dass du mir nichts vormachst?« »Hör zu«, antwortete sie. »Ich kenne mindestens 5 Kinder, die einfach vom Erdboden verschwunden sind, nie wieder aufgetaucht. Das haben die Hexen getan.« »Ich glaube immer, du willst mir nur Angst einjagen«, sagte ich. Ich will nur verhindern, dass du auf die gleiche Art und Weise verschwindest, sagt sie. Ich habe dich lieb und ich möchte, dass du bei mir bleibst. Erzähl mir von den Kindern, die verschwunden sind, sagte ich. Meine Großmutter ist die einzige Großmutter gewesen, die ich je in meinem Leben habe Zigarren rauchen sehen. Sie zündete sich eine an, eine lange schwarze Zigarre, die nach versenktem Gummi stank. Das erste Kind, das ich gekannt habe und das dann verschwunden ist, begann sie, hieß Ranghild Hansen. Ranghild war damals ungefähr 8 Jahre alt und sie spielt mit ihrer kleinen Schwester auf dem Rasen. Ihre Mutter, die in der Küche war und Brot backte, kam heraus, um Luft zu schnappen. Wo ist denn Ranghild? Fragte sie. Sie ist mit der großen Dame fortgegangen, antwortete die kleine Schwester. Mit was für einer großen Dame? Fragte die Mutter. Die große Dame mit den weißen Handschuhen, entgegnete die kleine Schwester. Sie nahm Ranghild an der Hand und führte sie fort. Und niemand, schloss meine Großmutter, hat Ranghild jemals wieder gesehen. Haben Sie nicht nach ihr gesucht? Fragte ich. Meilenweit, in der ganzen Umgebung. Jeder in der Stadt hat geholfen, aber wir haben sie niemals gefunden. Was ist mit den anderen 4 Kindern passiert? Fragte ich. Sind sie genauso verschwunden wie Ranghild? Wie denn, Großmama? Wie sind sie verschwunden? In jedem dieser Fälle hat man eine fremde Dame vom Haus gesehen, kurz bevor es geschah. Aber wie sind sie verschwunden? Fragte ich weiter. Mit dem zweiten war das sehr merkwürdig, antwortete meine Großmutter. Diese Familie hieß Christiansen. Sie lebte oben in Holmenkollen und in ihrem Wohnzimmer hing ein altes Ölgemälde, auf das sie sehr stolz waren. Es stellte ein paar Enten dar vor einem Bauernhaus, kleine Leute, nur diese Enten auf einer Wiese und im Hintergrund das Bauernhaus. Es war ein ziemlich großes Gemälde und wirklich sehr schön. Nun gut, eines Tages kam ihre Tochter Solveig aus der Schule und aß einen Apfel. Sie sagte, eine nette Frau hätte ihn ihr auf der Straße geschenkt. Am nächsten Morgen lag die kleine Solveig nicht in ihrem Bett. Die Eltern suchten überall, aber sie konnten sie nicht finden. Dann schrie ihr Vater plötzlich, »Da ist sie ja, da ist Solveig, sie füttert die Enten!« Er deutete auf das Ölgemälde und wahrhaftig, da war Solveig geblieben. Sie stand mitten auf der Wiese und war dabei, die Enten mit altem Brot zu füttern, das sie in einem Korb trug. Der Vater stürzte zu dem Gemälde und berührte sie, das nützte aber gar nichts. Sie war einfach ein Teil des Gemäldes geworden, ein Bild, auf Leinwand gemalt. »Hast du das Gemälde selber gesehen, Großmama, mit dem kleinen Mädchen drauf?« »Viele, viele Male«, erwiderte meine Großmutter, »und das Merkwürdigste war, dass die kleine Solveig ihre Stellung auf dem Bild immer wieder wechselte.« Eines Tages war sie zum Beispiel im Bauernhaus drin, man konnte ihr Gesicht erkennen hinter dem Fenster und an einem anderen Tag stand sie ganz weit links und hatte eine Ente im Arm. »Hast du gesehen, wie sie sich auf dem Bild bewegt hat, Großmama?« »Das ist niemandem gelungen. Ob sie nun draußen die Enten gefüttert hat oder drinnen aus dem Fenster geschaut hat, sie war steif und still, einfach eine in Öl gemalte Figur.« »Das war schon sehr merkwürdig«, sagte meine Großmutter, »wirklich sehr merkwürdig. Und noch merkwürdiger war, so wie die Jahre vergingen, so wurde sie auf dem Bild auch immer älter. Nach 10 Jahren war eine junge Frau aus dem kleinen Mädchen geworden, nach 30 Jahren begann sie ältlich zu werden und dann plötzlich 54 Jahre, nachdem das alles geschehen war, war sie vollkommen aus dem Bild verschwunden.« »Glaubst du, dass sie gestorben ist?«, fragte ich. »Wer weiß«, gab meine Großmutter zurück, »es gibt sehr merkwürdige Dinge in der Welt der Hexen.« »Jetzt hast du mir von 2 erzählt«, stellte ich fest. »Was ist mit der 3. passiert?« »Die 3. war die kleine Birgit Svensson«, sagte meine Großmutter. »Sie wohnte uns gegenüber auf der anderen Seite der Straße. Eines Tages begann ihr am ganzen Körper Federn zu wachsen. Innerhalb eines Monats hatte sie sich in ein großes weißes Huhn verwandelt. Ihre Eltern hielten sie sich jahrelang im Hintergarten in einem Käfig. Sie hat sogar Eier gelegt.« »Was für eine Farbe hatten die Eier?«, fragte ich. »Braun«, entgegnete meine Großmutter. »Die größten Eier, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Ihre Mutter hat daraus Omelettes gebacken. Köstlich, ganz köstlich sind die gewesen.« Ich blickte zu meiner Großmutter empor, die wie irgendeine uralte Königin ihren Sessel thronte. Ihre Augen waren so grau wie der Nebel und sie schien etwas zu sehen, das meilenweit entfernt war. In diesem Augenblick war ihre Zigarre das einzig wirkliche an ihr und der Rauch, der von ihr aufstieg, wogte in blauen Wolken um ihr Haupt. »Aber das kleine Mädchen, das ein Huhn wurde, ist doch nicht verschwunden, oder?«, fragte ich. »Nein, Birgit nicht. Sie hat noch viele Jahre gelebt und ihre braunen Eier gelegt.« »Du hast aber doch gesagt, sie seien alle verschwunden.« Ich habe mich geirrt, entgegnete meine Großmutter. Ich fange an, alt zu werden. Ich kann mich nicht mehr an alles erinnern. Und was ist mit dem vierten Kind geschehen, fragte ich. Das vierte war ein Junge, der Harald hieß, sagte meine Großmutter. Eines Morgens wurde ihm die Haut am ganzen Leibe gräulich gelb und dann wurde sie hart und rissig, wie die Schale einer Walnuss. Bis zum Abend war der ganze Junge zu Stein geworden. Stein? Fragte ich. Meinst du wirklich Stein? Granit, antwortete sie. Wenn du willst, gehen wir zusammen hin, damit du ihn dir anschauen kannst. Sie heben ihn in seinem Haus immer noch auf. Er steht in der Halle wie ein richtiges kleines steinernes Denkmal. Die meisten Besucher benutzen ihn als Schirmständer. Obwohl ich noch sehr jung war, nahm ich meiner Großmutter nicht alles ab. Sie sprach jedoch mit einer solchen Überzeugung, mit einem solchen tiefen Ernst und es zuckte auch nicht das leiseste Lächeln um ihre Augen oder ihre Mundwinkel, dass ich allmählich unsicher wurde. Erzähl weiter, Großmama, bat ich. Du hast mir gesagt, insgesamt wären es 5 gewesen. Was ist mit dem letzten passiert? Willst du mal an meiner Zigarre ziehen? Fragte sie. Ich bin erst 7. Ist mir egal, wie alt du bist, antwortete sie. Wenn du Zigarren rauchst, kriegst du niemals eine Erkältung. Was war mit Nummer 5, Großmama? Nummer 5, murmelte sie und kaute am Mundstück ihrer Zigarre herum, als ob es der köstlichste Spargel wäre. Das war ein recht interessanter Fall. Ein 9-jähriger Junge namens Leif verbrachte die Sommerferien mit seiner Familie in einem Fjord und eines Tages veranstaltete diese ganze Familie auf einer dieser kleinen Inseln ein Picknick und sie schwamm um die Felsen herum. Der kleine Leif sprang ins Wasser und tauchte und sein Vater, der ihn dabei beobachtet hatte, stellte fest, dass er außergewöhnlich lange unter Wasser blieb. Als er endlich wieder herauskam, war er kein Leif mehr. Was war er denn? Er war ein Tümmler. Das ist nicht wahr, das stimmt doch nicht. Er war ein anmutiger, junger Tümmler, fuhr sie fort, und so freundlich, wie man sich das nur vorstellen kann. Großmama, sagte ich. Ja, mein Schätzelchen, ist er wahr und wahrhaftig ein Delfin geworden? Voll und ganz, erwiderte sie. Ich kannte seine Mutter recht gut. Sie hat mir das alles erzählt. Sie hat erzählt, dass Leif, der Tümmler, den ganzen Nachmittag bei ihnen geblieben ist und seinen Geschwistern gestattet hat, auf seinem Rücken zu reiten. Sie haben sich herrlich amüsiert. Dann hat er ihn mit seiner Flosse zugewinkt und ist fortgeschwommen. Danach haben sie ihn nie wieder gesehen. Aber Großmama, sagte ich, woher haben Sie denn gewusst, dass der Tümmler auch wirklich live gewesen ist? Na, er hat sich mit Ihnen unterhalten, berichtete meine Großmutter. Während er Sie auf sich hat reiten lassen, hat er die ganze Zeit mit Ihnen gescherzt und gelacht. Aber hat das nicht einen fürchterlichen Wirbel gegeben, damals, als das passiert ist, fragte ich. Eigentlich nicht, antwortete meine Großmutter. Du musst doch wissen, dass wir hier in Norwegen mehr oder weniger an solche Sachen gewöhnt sind. Wir haben hier überall Hexen. Wahrscheinlich wohnt auch jetzt eine in unserer eigenen Straße. Nun wird es aber Zeit, dass du ins Bett gehst. Heute Nacht kann doch keine Hexe durch mein Fenster kommen, oder? Fragte ich und meine Stimme wackelte ein bisschen. Nein, sagte meine Großmutter, sowas Dummes würde keine Hexe tun, an der Regenrinne raufklettern und bei anderen Leuten einbrechen. In deinem Bett bist du sicher wie in Abrahams Schoß. Nun komm, ich stopf dir die Decke schön fest.